Feld ist leer, er weint, es besteht kein Sinn mehr. Raus, sie weit mehr weit, dass nichts erblüht. Sie, er war ein wilder Tanz, Franz und Hans, Lisa und Lina, alle sind verführt, haben sich berührt. Sie weit, quasi weit, im Sinn der Zeit, alle sind dafür bereit.